Der Kollege. Du hast hier nichts zu sagen, drum sei still und schweig. Willst du weiterleben, dann solltest du lieber um Hilfe schreien und hoffen, dass es jemanden gibt, der dich aus den Fängen des Todes befreit. Denn ich komme mit Tobi, der Leid, und du dummes Weib liegst am Boden und weinst. Selbst Aristoteles ist weiß, dass der Kollege Boss am Mike ist. Opfer Styles wie deinen begegne ich meist mit Kopf abreißen. Ich hab nen Koffer dabei, in dem eine Shotgun liegt. Pass auf, ich lade das Magazin durch und baller dann deiner Tochter ins Knie. Schocktherapie für Nook, den kleinen Trottel-MC. Wie konntest du denken, dass du mich mit so einer billigen Story besiegst? In deiner Hinrunde 2, keine Chance gegen den Mac. Ich komme per Zufall in deine Stadt und nehme dir dein Leben als Nebeneffekt. Guck, ich zerlege die Steppe aus dem Bundesland Bayern, Bitch. Deine Crew besteht überwiegend aus Punks und Kunden aus Bayern. Du hast da unten keine Eier, sondern eine Pussycat. Wenn die Bitch in die Rate steigt, dann weiß man, Nook ist back. Du feierst Ballermann 6, ich feier das Ramadan-Fest. Ich baller dir 6 Kugeln ins Hirn, nenn mich Ballermann 6. Ich vergewaltige jetzt jede Bitch in meinem Umkreis und ich gebe keinen Fick auf deren psychische Gesundheit. Dieses Battle wird heute für dich zur Katastrophe, du Vogel. Ich schicke dir weg in MC diese Strophe hier als Bote des Todes. Und nachdem ich dir Patronen wie dem Schulfüller geb, zieht man Kreide um dein Kopf, als wär's so ein Pool-Billard-Kö. N-U-G, renn und fleh um dein Leben, aber sorry, es ist längst zu spät. Miese kleine Bitch, sag auf Wiedersehen und Tschüss, denn ich schick dich über Jordan wie nen Israel-Tourist.